Einheit 2. Im Sprachkurs. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Die Kreide und die Tafel. Ja, die Kreide und die Tafel. Der Tisch und der Stuhl? Richtig, der Tisch und der Stuhl. Der Füller oder der Kuli? Lieber der Kuli. Der CD-Player und der Fernseher? Ja, der CD-Player und der Fernseher. Das Buch oder das Heft? Lieber das Heft. Der Overhead-Projektor und die Lampe? Ja, der Overhead-Projektor und die Lampe. Das Wörterbuch oder das Lernplakat? Das Wörterbuch und das Lernplakat. Das Handy und die Tasche? Ja, das Handy und die Tasche. Die Lehrerin und der Kursteilnehmer. Was? Die Lehrerin und der Kursteilnehmer? Der Lehrer und die Kursteilnehmerin. Was? Der Lehrer und die Kursteilnehmerin? Fragen und Antworten? Ja, Fragen und Antworten. Hören und sprechen? Ja, hören und sprechen. Lesen lernen? Ja, lesen lernen und schreiben lernen. Lesen lernen und markieren? Ja. Lesen lernen und markieren. Papier und Bleistift? Ja, Papier, Bleistift und Radiergummi. Der Schwamm und die Tafel? Ja, der Schwamm die Kreide und die Tafel.